Dialog 2. Darf ich Ihnen etwas Süßes anbieten? Das ist ein Apfelkuchen. Das ist ja sehr verlockend. Danke. Aber für mich keinen Nachtisch mehr. Nein, ich nehme auch nichts mehr. Das Essen sollten Sie aber mit einem Nachtisch abrunden. Möchten Sie eine kleine Portion? Nein, herzlichen Dank. Es geht wirklich nicht mehr. Der Abend war wunderbar. Wir kommen wieder. Das ist eine gute Idee. Möchten Sie vielleicht einen Tee oder lieber Kaffee? Nein, keinen Kaffee. Lieber einen doppelten Espresso. Und für mich einen Schnaps. A14b. Hören Sie noch einmal. Notieren Sie die Bestellungen.